Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 222 an Goethe, Jena, 12. Oktober 1796. Nach und nach kommen wir zur Ordnung und Ruhe. Das vermisste 100 Exemplarien hat sich gefunden und Titelkupfer sind bestellt, so viel noch zu dem 20. 100 fehlen. Titelblätter hat Göpfert zum Glück über die Zahl drucken lassen, so dass sich noch ein Vorrat beim Buchbinder fand. Gebunden ist jetzt alles, was gebunden werden sollte. 2 große Lieferungen, 4 Zentner schwer, sind nach Leipzig wegen des an Cotta ins Reich bestimmten Quantums habe ich schon mit dem Fuhrmann kontrahiert, der es in etlichen Tagen nach Frankfurt mitnimmt. Mit dem Sonnabend fällt mir die ganze Last vom Halse. Die Nachfrage nach Exemplarien ist hier noch immer stark, aber alles will Schreibpapierne, die uns gerade fehlen, und Postpapierne habe ich keine mehr vorrätig. Hier erhalten Sie das letzte für Hoffmann. Können Sie das überkomplette in Gelbpapier gebundene, das Sie von mir in Händen haben, schonen, so ist mir's lieb, weil wir jetzt alle gute Exemplare zu Rat halten müssen. Ich habe einzelne Bogen defekter Exemplare auf Vellon und Postpapier, woraus wir zu dem Behuf der Korrektur noch ein vollständig Exemplar zusammenbringen können. Hier allein sind 7 Vellon und 8 holländische Exemplarien aufgebraucht worden und beinahe noch einmal so viel wäre gegangen, wenn ich noch vorrätig gehabt hätte. Auch habe ich mir's für alle künftige Fälle zur Regel gemacht, alles, was ich drucken lasse, gut und kostbar drucken zu lassen. So geht es am gewissesten ab, denn auch der elendeste Lump will nicht mehr mit Lumpen Vorlieb nehmen. Die erste Lieferung, so viel nämlich davon in ein Heft kommt, habe nebst dem Abdruck des Kupfers heute abgesendet. Der Rest ist noch nicht ganz abgeschrieben. Unterdessen erinnern Sie sich doch auch wieder des Cellini, wie froh wäre ich, wenn wir noch etwas Neues und Lustiges zu lesen zum Schluss des 2. Horenjahrgangs auftreiben könnten. Wenn Sie doch gelegentlich Herdern bedeuten wollten, dass er noch keine Horenstücke haben kann. Er hat davon gehört, dass einzelne Stücke, die mir Cotta durch Briefpost geschickt, in Weimar spuken und glaubt, man hätte ihn vergessen. Für den Hecht danken wir schönstens und wünschen sehr, dass Sie ihn mit uns verzehren möchten. Alles grüßt, SCH.